setz dich hin und ruh dich aus. Du musst doch müde sein. Ich weiß, dein Weg war lang. Du musstest schon so viel sehen. Keiner weiß davon. Und ich freu mich, wenn ich Besuch bekomm. Du musst mir nichts mehr erzählen. Es ist doch auch schon sehr spät. Lass die paar Sätze ruhig fehlen. Deine Augen zeigen mir deinen Weg. Ich hab die Fenster geschlossen, damit ich auch ja keiner stört. Du hast schon zu viel gehört. Nichts mehr erzählen. Ich leg die Decke um dich. Deine Augen schauen noch einmal auf mich. Du musst mir nichts erzählen. Es ist doch auch schon sehr spät. Lass die Versätze ruhig fehlen. Deine Augen zeigen mir deinen Weg. Du musst mir nichts mehr erzählen.